renn in den Urwald rein. Du rennst weiter, ich bleib stehen. Das zu sehen, das ist fein. Kannibalen greifen dich. Ich liege in der Sonne und sonne mich. Das Feuer ist schon an. Das Wasser kocht auf 110 Grad. Fürchte dich. Fühl dein Fleisch im eigenen Sud. Du stinkst, das riecht. Du kochst und schreist. Und ich steh in. Er wirft Gewürze in den Topf, mit deinem Gebein haust du ihm auf den Kopf. Immer kürzer wird dein Rumpf, doch zappelst du noch mit deinem Stumpf. Ich will dir helfen in deiner Not, aber drücken tut mich dein Kot. Fühl dein Fleisch im eigenen Sud. Du stinkst, das riecht, du kochst und schreist. Und ich steh hinterm Baum und lach. Beide, du und ich, rennen in den Urwald rein. Du rennst weiter, ich bleib stehen. Das zu sehen, das ist fein. Kannibalen greifen dich. Ich lieg in der Sonne und sonne mich.